Es war schon immer besonders schwierig, die USA zu kritisieren. Dabei war der Umbruch ja schon unterwegs. Im August 1979 löste Paul Volcker den freundlichen Arthur Burns als Präsident der amerikanischen Notenbank ab. Er brach innerhalb von 3 Jahren durch eine Geldpolitik von ungeahnter Härte Inflation und Inflationserwartungen in den USA. Zusammen mit der in die gleiche Richtung gehenden Politik der Bundesbank leitete das weltweit einen dauerhaften Rückgang der Inflation ein, denn andere Notenbanken mussten notgedrungen folgen. Kurzfristig verursachte diese Politik hohe Kosten in Form von Wachstumsverlusten und steigender Arbeitslosigkeit. Sowohl die Wahlniederlage des amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter gegen Ronald Reagan 1980 als auch das Ende der sozialliberalen Koalition in Deutschland 1982 waren indirekte politische Folgen. Kurz nach meiner Rückkehr ins Bonner Finanzministerium wechselte ich Anfang 1978 ins Bundesarbeitsministerium als Redenschreiber und Grundsatzdenker des damaligen Arbeitsminister Herbert Ehrenberg, der im Herbst 1976 Arbeitsminister geworden war. Als Folge der Wirtschaftskrise hatten sich 1975-76 ziemliche Löcher in den Systemen der Sozialversicherung aufgetan. Auch das war eine neue Erfahrung für die Bundesrepublik. Jetzt waren Reformen mit Einsparwirkung angesagt. Damit war die Zeit des langjährigen Arbeitsministers Walter Arendt, der seit 1969 immer nur zusätzliche Leistungsverbesserungen gesetzgeberisch vorbereitet und umgesetzt hatte, vorbei. Walter Arendt war Gewerkschafter gewesen. Auch Herbert Ehrenbergs Karriere hatte bei einer Gewerkschaft, der IG Bau, begonnen. Gleichzeitig hatte er aber einen Ruf als kompetenter Ökonom. Darum machte ihn Helmut Schmidt im Herbst 1976 zum neuen Arbeitsminister, obwohl die beiden sich offenbar nicht mochten. Herbert Ehrenberg suchte einen Redenschreiber, der seine Gedankengänge verstand und seinen Kurs anschaulich erklären konnte. Dieser Kurs ging nämlich konträr gegen die innere Grundausrichtung seines großen Ministeriums, das damals die Zuständigkeit für Arbeit, Soziales und Gesundheit unter einem Dach vereinigte. Ich überlegte, sollte ich wirklich in die Provinztiefen der deutschen Sozialpolitik hinabsteigen, nachdem ich doch gerade in Washington den Duft der internationalen Währungspolitik geschnuppert hatte? Andererseits, dort wurde im Wesentlichen nur geredet, wenn auch auf hohem geistigen Niveau. Hier dagegen fanden die konkreten Entscheidungen für die Gestaltung der deutschen Zukunft statt. Ich sagte zu. Allerdings war das neue Ministerium für mich zunächst ein Kulturschock. Niemand schien in größeren Zusammenhängen zu denken. Alle schienen den Erfolg von Politik vor allem daran zu messen, dass möglichst viel Geld für soziale Zwecke ausgegeben wurde. Mein Engagement empfanden die Fachabteilungen des Hauses, die bislang die Redeentwürfe geliefert hatten, zu Recht als Misstrauensbekundung des Ministers. Wenn ich Texte wollte, waren diese für die Redezwecke eines Konsolidierungsministers meist unbrauchbar. Wenn ich Zahlen wollte, kamen diese spät, waren unvollständig und inkonsistent. Ich verzichtete auf Redeentwürfe und setzte durch, dass ich eine Kopie aller wesentlichen Fachvorlagen an den Minister bekam. Was Zahlen anging, arbeitete ich mit offiziellen Daten und Berichten oder forderte eine einzelne, technisch genau umschriebene Zahl konkret an. Kurzum, ich machte mich autark von der Zuarbeit des Ministeriums.